Kapitel 3 Besuch bei einer alten Dame. Seit 2004 beeindruckt sie das Museumspublikum. Gemeinsam mit den fragilen Knochen des Kindes und den Grabbeigaben liegt die mutmaßliche Schamanin in einer schneewittchenhaften Glasvitrine. Ihr Raum wird von einem Bildfries geschmückt, der einen Birkenwald an die Wand zaubert, wie er typisch für die Zeit nach der letzten Eiszeit war. Kinder entdecken die Schamanin sofort zwischen den Stämmen. Ebenso fallen ihnen gleich die Vögel auf, die unter der Vitrine davonfliegen, um die Seelen in die andere Welt zu tragen. Als entschieden wurde, in Bad Dürrenberg nach noch vorhandenen Resten des Grabes zu suchen, war damit der Entschluss verbunden, auch die Skelette und die zahlreichen Grabbeigaben einer Neuuntersuchung zu unterziehen. Nun wurden die beiden aber nicht in ihren Glassarg ins Labor getragen, sondern vier Männer hoben mit Saughebern die gläserne Vitrinenhaube herab. Dann war Juraj Liptak gefragt, der Fotograf des Museums. Er sollte ein letztes Foto aufnehmen, wie die Schamanin in der offenen Vitrine lag, inmitten der Beigaben, die knöchernen Fragmente des Kindes an ihrer Seite. Da die Raumhöhe nicht zu großzügig bemessen war, verwendete er von der Leiter herab ein extremes Weitwinkelobjektiv. Anschließend entnahm der Anthropologe Jörg Orschied die einzelnen Stücke. Der Archäologe Holger Dietl verpackte sie sorgsam und die Sammlungsmitarbeiterin Johanna Schwen glich alles mit den Fundlisten ab und protokollierte jeden Schritt. Orschied begann mit dem geradezu ikonischen Gehörn eines Rehbocks. Ohne dieses Geweih wäre kaum die Vermutung aufgekommen, dass es sich um eine Schamanin handelte, die es auf dem Kopf getragen haben könnte. Dann ging es Zahn um Zahn weiter. Sie stammten vom Auerochsen oder Wiesent. Das lässt sich morphologisch nicht unterscheiden. Von Wildschwein und Hirsch. Über 50 an der Zahl, viele durchlocht, Werkzeuge aus Stein und Knochen folgten. Die winzigen Feuersteinschneiden, sogenannte Mikrolithen, verlangten größtes Fingerspitzengefühl. Es folgten Reste von Reh und Fragmente von Biber, Igel und Kranich. Vorsicht war geboten bei den Panzerbruchstücken der Sumpfschildkröten und den Flussmuschelschalen. Man darf nicht vergessen, alles hatte 9000 Jahre in der Erde gelegen. Doch das war an Vorsicht nichts gegen das Skelett der Schamanin. Knochen um Knochen wurde behutsam entnommen. Die Wirbelsäule bereitete Schwierigkeiten. Mit einem Plexiglasstab waren die einzelnen Wirbel fixiert. Zu guter Letzt die fragilen Knochen des Kindes. Manche schienen nicht dicker als eine Eierschale, erinnert sich Holger Dietl. Ein Wunder, dass sie die lange Zeit im Boden überstanden hatten. Man traute sich kaum, sie anzufassen.